Die ugandische Delegation für das Studium des Kim-Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus unter Leitung des stellvertretenden Abteilungsleiters für Propaganda des Präsidentenamtes ODAK, Paul Michael, erwies am 9. September im Sonnenpalast Gumsusan ihre Hochachtung vor den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il.